Kundgabe 1969. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1941. Materie gehört der Erde an. Die Materie steht im engsten Zusammenhang mit der Erde und wird daher niemals von dieser sich lösen können. Materie ist etwas Greifbares und Sichtbares, also etwas Irdisches, im Gegensatz zu dem Geistigen, das dem überirdischen Reich angehört. Etwas Geistiges wird sich stets von der Erde entfernen, während die Materie mit der Erde eng verbunden ist, da die Erde selbst aus irdischen Stoffen, also aus Materie, besteht. Folglich gehört die Materie der Erde an, das heißt, Materie strebt zur Materie, während der Geist im Menschen, sowie alles unentwickelte Geistige, zum gleichen Geistigen drängt. Unter dem geistigen Reich ist zu verstehen, alles außerhalb der Erde Liegende, das heißt, alles, was nicht Materie ist und wo auch keine Materie bestehen könnte. Die Grenzen des Bestehens sind wohlweislich festgelegt und es können diese Grenzen auch nicht unbeachtet gelassen werden. Alles, was als zur Erde gehören zu verzeichnen ist, wird sich niemals von der Erde lösen können, denn alles unreife Geistige ist bei seinem Abfall von Gott in die Materie gebannt worden und kann sich so lange nicht von ihr freimachen, bis es einen gewissen Reifegrad erreicht hat, was längere oder kürzere Zeit benötigt. Folglich ist auch das Geistige entsprechend lange in Erdennähe. Unterbrechung. Der Rest der Kundgabe Nummer 1969 ist vermutlich mit dem Buch 29, Kundgabennummer 1970 bis 2019 verloren gegangen.